Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 193 an Schiller. In Hofrat Loders Gesellschaft bin ich gestern recht geschwinde herübergekommen. Am Roman wird eifrig abgeschrieben. Heute früh beim Pyrmonter habe ich mir einen kleinen Aufsatz ausgedacht, durch den ich zuerst mir und Ihnen Rechenschaft von meiner Methode, die Natur zu beobachten, zu geben gedenke, woraus künftig ein Vorbericht zu meinen Arbeiten dieser Art formiert werden kann. Hier ein Naturprodukt, das in dieser Jahrszeit geschwind verzehrt werden muss. Ich wünsche, dass es wohl schmecken und bekommen möge. Weimar, den 20. Juli 1796. G.